an! Die Füße aus, als ob wir die Gäste kommen! Ja, hallo, ihr rühmen Süßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite natürlich Sam Hoppenstedt. Hallo, heute läuft die erste Sendung von Musik aus Flingernort im Jahr 2019. Was haben wir zum Jahresende sträflich vernachlässigt? Ja, Sam, natürlich Fortuna Düsseldorf, der Lieblingsverein der deutschen Fußballwelt. Um es einmal so völlig unbescheiden zu sagen. Dieser Fußballverein ist wieder in der Spur. Dank eines Trainers, der diesmal nicht nur unbehelligt von der Düsseldorfer Lokalpresse arbeiten konnte, sondern auch rückhaltlos vom Düsseldorfer Präsidenten unterstützt wurde und, wie man sieht, völlig zu Recht. Der Zweitligameister von 2018 zeigte ja gegen Jahresende sehr überzeugend, dass ein Sieg gegen die Hertha und ein Unentschieden bei Bayern München nicht nur bloßer Zufall waren, sondern das Ergebnis konsequenter, intelligenter und zielorientierter Arbeit. Und ja, so etwas vermag nur die Symbiose zwischen einem erfahrenen, guten Trainer und einer wirklichen Mannschaft. Es sind ja wirklich alles nur Spieler, die in der ersten Bundesliga keine Rolle gespielt haben. Ich bemühe ja nun wirklich immer wieder die Vergangenheit als alter Sack. Nein, darf ich das auch. Aber diese Mannschaft hat tatsächlich mit der von 1971 etwas gemein, nämlich einen starken Aufstieg, bis auf Torwart Rensing eben null Bundesliga-Erfahrung. Sie haben einen guten Trainer und einen tollen Mannschaftsgeist. Ja, wer kannte damals, also 1971, in der ersten Liga einen Fred Hesse oder Spieler wie Lungwitz, Biesenkamp, Baltes, Könen, Herzog oder Rainer Geier? Heute sind es Spielernamen wie Luke Bacchio oder Zimmer, Hoffmann, Ayan und vor allen Dingen Stöger, die für Aufsehen sorgen. Man darf gespannt sein, wie sich der Mittelfeldstratege Stöger im Übrigen im Jahr 2019 positionieren wird. Noch für ein weiteres Jahr bei der Fortuna oder bei einem Verein landen nach Möglichkeit, der größere finanzielle Möglichkeiten hat. Wir bleiben euch auch 2019 treu mit der Musik, die ihr sonst nirgendwo zu hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Heute nochmals mit einem Best-of aus 2018. Chapter missing from the book. I know it should be there, but no matter how I look, I can't retrieve the memories of records playing on the beach, dancing beneath the setting sun, pulsing rhythm, lifting my heart to the sky. I feel like someone. Records, trains and books, and all the while shouldn't. Still at my age, I've seen about all that life has to dish out. I know to separate the wheat from the chaff. Let the small stuff fall away. Now the worst part of being old is remembering when we were young. Like they were, cause it was all much better.

Thank you. Zwei Werbespots sind wir wieder für Sie da. Na, na, na. Die neue Drama. Die Margarine für die echte Charakterdarstellerin. Zahn oder nicht Zahn? Mit Drama fängt mein Tag an. Als Schauspielerin muss ich an erster Stelle geil aussehen. Drama, jetzt mit Sammelbildern beliebter Regisseure und übergriffiger Hollywood-Stars bei ihrem bunten Treiben. Drama. Für nur 1,69 bei YouTube herunterholen. Drama. Jetzt auch als Drama feucht. Jetzt neu. Von den Machern der Seite wirverschenkendeinauto.de. Wir bescheißen dich immer.de. Da kann ich mir sicher sein. So schnell wurde ich noch nie beschissen. Erst die Bankverbindung nennen, dann das Geheimwort und garantiert nur eine Stunde später kommt der Anruf von der Bank. Du, die haben dich beschissen. Wir bescheißen dich immer.de. Schön, dass es so etwas noch gibt. Like the end of the world is politics written on the door. Cross the MOT. It's 2 and 3 weeks. And we'll be back again in the shit, in the doldrums, while the BBC tells all the world that we're finished and all the world's forced to agree. We try to change the world, but the world won't take a hint. They go running back off to the 70s and all the other bands are skint. Was für ein schöner Abschluss. We try to change the world, hörte man da gerade eben. Das bezog sich auf den Beginn der 70er Jahre. Und leider mussten wir dieses Stück ausblenden, denn so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Ja. Ja. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden 1., 3. und 4. Freitag hören, wenn man uns lässt. Von dieser Seite aus wünschen wir unserem Tobi, der leider heute krankheitsbedingt nicht mitmachen konnte, alles erdenklich Gute. Und Tobi, beim nächsten Mal musst du wieder mitmachen. Ja, selbstverständlich, oder? Ja, hört uns auch, wenn es einen 5. Freitag gibt, immer um 9:15. Es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Nächste Woche empfängt euch an gleicher Stelle Tony Walker mit Flora und Fauna aus Düsseldorf. Und immer daran denken, was Gutes kommt wieder. Genau. Tschö. Tschüss. By managing directors. Medical Cash, Verdiener, Insurance.